WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Eins Live Talk Radio. Wir gehen und starten in eine neue Woche. Und die beginnt ja bekanntlich mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah und Sarah ist 23. Guten Morgen, Sarah. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Sarah. Was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, weil vor einiger Zeit was passiert ist, was mich immer noch total beschäftigt. Und ich bin jetzt so ein bisschen in einer Art Zwickmühle gelandet dadurch. Mhm. Und zwar bin ich Studentin und bin jetzt gerade fertig. Und vor 4 Monaten, so gut 4 Monaten, hatte ich einen One-Night-Stand mit meinem Professor damals. Und ja, das ist sowieso schon so. Aber der hat mir jetzt halt eine Stelle angeboten bei ihm. Mhm. Und ja, jetzt bin ich so, ich weiß nicht so recht, was ich damit machen soll und wie ich damit umgehen soll und ekel mich auch so ein bisschen davor, was da passiert ist. Und ja, ist ein bisschen ein Durcheinander. Ich habe das gerade nicht verstanden. Du ekelst dich davor, was da passiert ist? Nein. Ja. Doch? Ja. So hast du es gerade gesagt? Ja, ja. Inwiefern ekelst du dich davor, was passiert ist? Naja, die Sache ist ja nicht, dass er, die Sache ist auch, er ist ein sehr alter Mann auch. Also er ist so um die 60. Ja. Will ich mal so schätzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt, also ich würde sagen so um die 60. Mhm. Und einfach nur so körperlich gesehen, ich bin dann wach geworden, habe ich ihn gesehen auch und dann dachte ich nur so, oh mein Gott, was habe ich da veranstaltet so? Warum hast du das veranstaltet? Ja, es war so, da war echt auch viel Alkohol im Spiel, muss man sagen. Also er hat einfach so gesagt, ja komm doch mal rüber und wir gucken uns mal deine Arbeit an, was ja so ein typischer Satz ist, aber dann war ich bei ihm und wir haben ordentlich was getrunken in der Zeit und wir haben geredet und ja, das eine kam zum anderen. Also ich schieb's einerseits wohl auch den Alkohol, der da im Spiel war, aber andererseits auch eine gewisse Eigenverantwortung, die da war, weil ich hätte auch Nein sagen können, ganz sicher. Du hättest Nein sagen können. Und ich bin fassungslos darüber, dass der Professor das macht, weil er seinen Job und seine Renommee absolut aufs Spiel setzt, wenn das rauskommt. Du warst zu dem Zeitpunkt seine Studentin. Er hatte die Macht, eine Arbeit zu beurteilen von dir. Er lädt dich zu sich nach Hause ein, um über die Arbeit zu sprechen und zieht dich dann in die Kiste. Das ist unfassbar. Aber ich finde es auch unfassbar von dir, dass du das mitgemacht hast, muss ich hier klar sagen. Sicher. Also warum? Hast du Angst gehabt, wenn du Nein sagst, dass er dich durchfallen lässt? Na, das hatte so ein bisschen einen Aufbau auch, weil ich habe auch eine Art freundschaftliche, es war auch nicht das erste Mal, dass ich bei ihm zu Hause war, muss man sagen. Also wir hatten eine Art freundschaftliche Beziehung da auch. Also er ist ein bisschen so ein unkonventioneller Mann, würde ich sagen, der auch mehr so mit Studenten auch mal mit nach Hause nimmt und so. Also es war jetzt nichts Neues. Und ich habe mich in einer gewissen Art auch, ja, hat auch viel über mich mit mir persönlich geredet, wie es mir, was ich in meinem Leben machen will. Also ich habe mich auch ein bisschen nahe zu ihm gefühlt, glaube ich, auch in der Zeit. So, und jetzt im Nachhinein denke ich, dass er das für ihn war das mehr, ich weiß nicht, ob da für ihn nicht auch schon ein bisschen Kalkül drin war oder so. Davon gehe ich jetzt aus, dass es Kalkül war und er das Vertrauen, was du in ihn gesetzt hast, auch sehr bitter ausgenutzt hat. Andererseits finde ich aber nach wie vor, das entschuldigt dich aber nicht. Du bist eine erwachsene Frau. Du hast dein Hochschulstudium abgeschlossen. Du hättest immer noch Nein sagen können, nach dem Motto, gerne eine freundschaftliche oder sehr freundliche Verbindung. Aber immerhin sind Sie mein Professor, ich bin Ihre Studentin, ich gehe mal lieber nach Hause. Das wäre die richtige Verhaltensweise gewesen. Ja, total. Deswegen, da ist auch der Ekel auch da. Ne? Also ich weiß auch echt nicht, also weil körperlich angezogen habe ich mich zu dem gar nicht. Also das wäre halt Ekel, ne? Also ist ein alter Mann und so. Also jetzt hast du das Studium komplett, ist das komplett zu Ende? Ja, ich habe jetzt einen Abschluss, ja. So, und jetzt bietet er dir eine Stelle in seinem Institut an oder an seinem Lehrstuhl, irgendwas zu machen? Ja, eigentlich auch eine Art Doktorarbeit zu schreiben auch. Mhm. 4 Jahre dann unter ihm auch, das 4 Jahre. Das Ganze liegt 4 Monate zurück. In diesen 4 Monaten, wie hat er sich denn da dir gegenüber verhalten? Na, wir haben da nie wieder drüber geredet. Ich bin dann an dem nächsten Morgen, also bin ich wach geworden. Da hat er mich noch so ein paar Mal probiert, wieder zurückzuziehen. Dann bin ich einfach rausgerannt geradezu, meine Sachen angezogen, rausgerannt. Und hatte dann so die Entscheidung, gehe ich dann ins Institut wieder zurück oder bleibe ich zu Hause. Da bin ich am nächsten Tag direkt auch ins Institut gegangen. Mhm. Und da kam er dann auch wieder und wir haben uns angeguckt, wurden rot, aber haben nichts weiter hier beredet. Und irgendwie hat sich da auch nie die Chance geboten, um da irgendwie mal drüber zu reden, weil dann war die erste Woche vorbei, dachte ich, okay, dann reden wir drüber. Aber es kam nie. Also wir haben kein einziges Wort darüber verloren, was da passiert ist. Gab es die Situation, du hast mit ihm geschlafen und 1, 2, 3, 4, 5 Wochen später musstest du bei ihm eine Prüfung auch noch ablegen. Gab es diese Situation zusätzlich? Nee, ich musste nur meine Arbeit abgeben und er hat die benotet. Okay. Also es gab keine Konfrontation direkt jetzt mehr. Also es war alles indirekt. Ja, und er hat auch nicht versucht, privat nochmal mit dir Kontakt aufzunehmen, indem er dich anruft oder anmailt oder dergleichen? Ja, also an dem Tag danach hat er dann direkt, gefragt, ob ich nicht mit ihm nochmal mitkommen möchte in sein privates Haus, also er hat noch ein anderes Haus, ob ich da nicht mal mit ihm hingehen will, was ich dann verneint habe, natürlich. Also ich habe dann gesagt, nein. Ich habe ihm dann mal eine SMS geschrieben, zeige, wie ich bin, und habe gesagt, also nein, für mich ist das jetzt klar, was war es jetzt? Das ist das Einzige, was hier passiert ist. Mhm. Und das ist irgendwie das Einzige, was wir je darüber gesprochen haben. Ja, ja. Also, ich würde diesen Job nicht annehmen, Sarah. Oder, indem du noch einmal klar mit ihm redest und sagst, dass du das im Nachhinein sehr bedauerst, was da vorgefallen ist. Und dass es nur auf der Basis geht, dass es eine ganz strikte Trennung zwischen Privat und Beruf gibt. Ja. Also es führt, wenn überhaupt, dann gar überhaupt nicht an einem klaren Gespräch vorbei. So die Frage, wie zickig der vielleicht reagiert, wenn du sagst, niemals wieder, ob du dann da ein gutes Leben hast. Ja, das ist wirklich so herzzerbrechend, weil eigentlich den Job, den er mir anbietet, ist wirklich mein Traumjob. Also wirklich auch das Thema, was er macht, und wir liegen da auf einer extrem gleichen Linie. Ja, aber damit lockt er dich natürlich jetzt auch. Ja, und er hat danach, im Nachhinein habe ich dann auch gehört, dass er, das wusste ich nicht, dass er auch so ein bisschen was hat für junge Frauen, also dass er auch mal so ein paar Bemerkungen gemacht hat und so, deswegen... Weißt du, wenn du jetzt wieder nah an ihn rangehst und du bist verstrickt in eine Doktorarbeit mit ihm zusammen, gerätst du in eine noch viel größere Abhängigkeit. Daher ist es, glaube ich, das Allerklügste zu sagen, nein, ich ziehe es einen Strich, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich mache jetzt auf einer anderen Art und Weise meine akademische Karriere, aber nicht bei ihm. Das ist schon ziemlich mies und bescheuert, was da gelaufen ist. Und wenn es einmal passiert, ist es sicher 100-mal schon bei dem passiert, wenn der so tickt. Und wenn du dann wieder bei ihm bist, habe ich kein gutes Gefühl für dich. Ja, da hast du auch recht. Ja, zu ihm Teil, dass ich meine Umgebung auch erklären muss. Also meine Umgebung ist fassungslos, dass ich da Nein sage bisher. Sagen, warum? Ich kann nicht sagen, weil da, Gut, da wird man irgendeine diplomatische Formulierung finden, ja. Ja. Ja. Also Tendenz eher ganz abzusagen. Mhm. Ja. Oder nochmal das Gespräch suchen, und du kannst ja mal abtasten, wie der reagiert, wenn du so ganz klar dich positionierst. Aber du bist wieder in dem Abhängigkeitsverhältnis von ihm. Ich find's nicht gut. Ich find's nicht gut. Mhm. Man muss frei sein. Das darf man nicht, in solche Verhältnisse darf man gar nicht reinkommen. Ja, und ich kann das auch nicht vergessen. Also ich kann den auch nicht angucken, ohne dass ich nicht rot werde und denke, so wie ich am nächsten Morgen wach geworden bin. So, Das ist total blöd. So. Auch wenn das sehr verlockend ist und für dich beruflich interessant ist, sag jetzt lieber nein, du bist noch so jung, du wirst irgendwie anders deinen Weg auch machen. Okay. Sarah, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Dankeschön. Mach's gut. Dann tschüss. Guten Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Und hier ist Tom. Tom ist 30. Guten Morgen, Tom. Servus, Domian. Hallo, Tom. So, so über was reden wir? Über Uli Hoeneß würde ich mit dir sprechen. Oh ja, das ist natürlich ein großes Thema heute. Okay. Ja. Und ich will auch mal, das will ich noch machen, weil wir pushen dich immer auf Twitter. Ich will mal die ganze Twitter-Gemeinde grüßen. Das muss möglich sein, wirklich. Ja, ja. Wir pushen dich und du bist schon in den Trends drin und das muss ich jetzt mal sagen. Ich weiß. Ich habe jetzt schon 6-mal angerufen und ich bin der Pep-Flüsterer. Also, ich schließe mich den Grüßen an die Twitter-Gemeinde sehr herzlich an. Weil du bist in den Trends immer drin. Ja, ja, das ist schon toll. Wir pushen da eine Einschaltquote und dann wird es mal verlängert und die scheiß Lokalzeit wird mal abgesetzt und dann ist gut. Also, es muss mal gesagt werden, sorry. So. Und deine Hemden, warte, das muss ich noch sagen, die Hemden, du musst einmal ein T-Shirt tragen. Das musst du machen. Ich habe mal eins getragen, da haben die Twitterer mir eins geschenkt. Mit so vielen Hashtags okay. vorne drauf und das hatte ich mal einmal an. Das muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, ja. Okay, ja. Das ist dann bin ich der Idiot. Okay, also so, gut. Jetzt aber zu Uli Hoeneß. Also, Uli Hoeneß. Was okay. ist deine Meinung zu dem ganzen Drama? Also ich bin ja der größte Bayern-Fan und bin auch ein großer Uli Hoeneß Sympathisant. Also er ist der FC Bayern. Mhm. Und man muss es auch gar nicht trennen in der Hinsicht. Ich finde es ein bisschen schade vom FC Bayern, auch jetzt so auf Twitter zum Beispiel, dass sie sich nicht mal bekehren oder irgendwie bekennen zum Uli Hoeneß, hey, heute ist unser Herz und unsere Seele im Gerichtssaal. Wir brauchen Unterstützung und so weiter. Alles ein bisschen schwach. Und zu diesem eigentlichen Skandal finde ich halt so, das waren einfach Kapitalertragssteuern. Es ist ja nicht so wie bei Ali Schwarzer, die ihr diese Schwarzgeldinformanten, die einfach ihren Koffer packt, in die Schweiz geht und dann einfach die Steuern hinterzieht. Er hat Geld in der Schweiz gehabt, das war auch noch ein bisschen von diesem Adidas-Chef, von dem früheren, und hat einfach Kapitalertragssteuern nicht gezahlt. Ja, gut, ich finde das nicht zu gravieren. Das tut mir leid. Natürlich bin ich ein bisschen in einer roten Brille. Muss ich sagen, ein bisschen. Es geht ja nicht so. Gut, du bist ein Fan, das muss man erstmal respektieren. Ja, absolut, das hat's gut. Selbst die großen Fans, bis hin zu Edmund Stoiber gestern bei Günther Jauch, sagen natürlich, dass er ein kriminelles Vergehen zu verantworten hat. Und heute natürlich ist es ein kriminelles Vergehen. Heute flogen uns die Ohren ja alle weg, als wir hörten, dass es insgesamt 18 Millionen Euro sind. Es werden auch noch mehr sein. Ich sag dir, es kommen noch 23, 24 Millionen zu Trage. Das hat heute der wunderbare Laiendecker gesagt, der BVB-Fan ist und für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Und wie gesagt, der will da einen noch reindrücken. Heute beharrt aber fair, sind aber die Leute, die sind so suffisant und die ergötzen sich an dem Leid von ihm, weil er natürlich auch jemand ist, der polarisiert hat und immer einer Hardcore war und immer gegen die anderen geschumpfen hat und so weiter. Da macht er sich angreifbar. Nur okay, dieser Holtmann heute. Frage an dich, du bist Fan, ja. Wie gesagt, das ist ja auch völlig in Ordnung und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, der Typ hat Großes geleistet für den Verein. Der ist vielleicht auch ein guter Mensch, da sehr auch viele Dinge unterstützt. Die AGE hat er unterstützt in München und so, er hat jetzt alleine schon 50 Millionen selber gezahlt. Dann hat er den FC Bayern aufgebaut. Okay. Bestimmt gebe ich alles zu. 600 Millionen Steuern gezahlt. So, aber das alles wiegt ja nicht ein Vergehen auf. Aber nein. Das macht es auch nicht besser. Auch, das muss man ja auch klar voneinander trennen. Ja, nein, muss ich auch glipp und klar sagen. Es ist eine Straftat. Nur, wenn sogar Bayern-Fans schon sagen, Krimineller, dann sollen sie ihre Karte abgeben, sind sie einfach Idioten. Das ist eine Straftat, aber dann soll sich jeder mal an die Nase fassen. Ich bin Kfz-Meister und ich durfte jetzt gar nicht sagen, aber ist egal, es macht jeder. Ich tue schwarz schaffen. Sonst kommt man mich nicht zu Rande. Eine Friseurin schafft schwarz. Finde ich krass. Ich bemühe mich wirklich. Jürgen, was willst du aber schwarz machen? Willst du die Haare schneiden jemand oder Autos reparieren? Willst du aber machen? Nein. Da bin ich wirklich ganz rigide mit mir. Dass ich nicht irgendetwas schief laufen lasse, das wird alles ganz ordentlich abgerechnet. Tom, ich höre gerade, dass wir noch eine Gegenmeinung haben und die würde ich gerne mal dazu schalten lassen. Kein Problem. Das wäre Wilfried, stimmt das? Ja, bestimmt ÖVP oder 60 Fan, wa? Okay, also Wilfried, 68 Jahre alt, grüß dich. Ja, ich grüße dich auch. Wilfried, wir sind jetzt, können zu dritt reden, Tom ist ja auch noch in der Leitung. Ja. Du hast gerade so ein bisschen mitbekommen, was Tom gesagt hat. Wie ist denn deine Auffassung? Ach, es tut mir so leid, und den Hönes. Das ist ja so ein armer Mann, dass der das noch nötig hatte, da Steuer zu hinterziehen in seiner Fleischwarenfabrik. Also, es kann es nicht sein. Wer 18 Millionen plus, was noch kommt, weiß man ja nicht. Die Steuern hinterziehen, gehört einfach ins Gefängnis. Da brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wenn ich ein Finanzamt bescheißen möchte, entschuldigen Sie diesen harten Ausdruck, wenn ich mal ein paar Kilometer aufschreiben würde von der Arbeit nach Hause, dann haben die mich direkt an der Kandare. Dann wollen die von mir Geld. Also, und so hat eigentlich ein Mensch, der so viel Geld hat, gar nicht nötig hat und von Adidas, der 20 Millionen mal eben, mal geschenkt oder geliehen kriegt, kann ich nicht begreifen. Wilfried, vielen Dank für diesen Aspekt. Ich würde das gerne an Tom weitergeben. Das ist ja nun wirklich ein großes Argument. Jeder kleine Steuersünder hat gleich eine Anzeige oder Verfahren an der Backe. Warum will man gerade mit jemandem, der so unfassbar viel Kohle hat, da auch noch großzügiger mit verfahren? Nein, tun sie ja nicht. Nein, man ist ja viel härter zu ihm. Nee, aber du verlangst das ihm, doch. Nein, ihm droht man ja jetzt mit Haftstrafe. Nein, man muss, weil so jemand, der im öffentlichen, wie gesagt, Licht einfach steht und so eine Lichtgestalt ist, größer noch wie der Beckenbauer, muss man einfach ein bisschen tolerant sein. Und weil er eine Riesenleistung einfach gebracht hat. Ja, aber das kann man doch nicht sagen. Nein, aber diese Lebensleistung, hat der Richter auch gesagt, diese Lebensleistung muss angerechnet werden. Finde ich nicht. Aber das ist Fakt. Es wird aber angerechnet. Darf ich mal dazwischen gehen? Ja, natürlich. Bei normalen Leuten nicht. Das weiß ich selber, Winfried. Bei normalen Leuten, wir waren natürlich gleich am Arsch. Das weiß ich doch. Gibt einem Verein, oder bei der AGE ist es 5 Millionen raus. Wenn ich meinen Fußballverein, der in der Oberliga spielt, mal 200 Euro gibt, dann freuen die sich wie ein Schneider. Dann kann ich doch nicht sagen, guck mal, das ist einer. Die 5 Millionen tun ihm doch gar nicht weh, das merkt er doch gar nicht. Das ist doch nur Mathe. Nicht alle durcheinander, sonst geht das nicht. Ich lasse ihn aussprechen. Es kann immer nur einer sprechen, sonst kommen wir durcheinander. Ich erteile mir das Wort, Wilfried, vielleicht fertig noch. Was dieser Mensch gemacht hat, hat er wahrscheinlich von meiner Warte her alles berechnet. Der wusste genau, hier ist alle, ich gebe immer raus, der hat ja Geld, der ist ja kein armer Mensch. Mhm. Und so ein Mensch, der 18 Millionen hat an Steuer, das kann es nicht sein. Okay. Dieser Mensch muss bestraft werden, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Okay, das Frage an 80 Millionen Menschen. Okay, Frage an Tom. Tom, lass mich immer dir das Wort erteilen, sonst reden wir alle durcheinander. Frage an Tom. Wilfried hat ja gesagt, letztendlich hat er das alles sehr, sehr berechnend und mit Kalkül gemacht. Aber der muss es doch wissen, was er da macht. Der Punkt ist, ich denke, dass er da den Überblick verloren hat. Hat es alles nur noch, du bist da manchmal auch wirklich ein bisschen radikal manchmal so in deinem Ding, aber du bist ja in Ordnung, absolut, voll in Ordnung. Aber das ist wirklich Fakt, finde ich, dass er einfach da den Überblick verloren hat. Tom, er hat einfach das nur noch als Spielgeld gesehen und hat es einfach, die Kapitalertragssteuer ist ja immer was anderes. Er hat nicht die 18 Millionen rübergenommen und hat die Steuer hinterzogen, wissentlich. Er hat einfach die Kapital- und die Gewinne nicht versteuert. Tom, das ist was ganz anderes. Okay, was mir überhaupt nicht einleuchtet, dieser Mann ist ein absolut professioneller Geschäftsmann, der sein Leben lang mit Geld und Bilanzen und allem Kram sich auseinandergesetzt hat. Der hat Top-Leute um sich herum, hochbezahlte Berater. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das aus Versehen irgendwie so passiert ist. Das glaube ich nicht. Was heißt aus Versehen in der Hinsicht? Er hat einfach da den Überblick klipp und klar verloren. Er hat ja bestimmt nicht jeden eingeweiht. Er hat ja bestimmt nicht die Frau auch eingeweiht. Ich denke, dass das einfach, jeder hat seine Leichen im Keller. Jeder. So, Wilfried ist für eine Haftstrafe. Langsam habe ich die Angst, dass es sogar wirklich so kommt. Dann nehme ich die Haftstrafe an. Ich hatte Wilfried gefragt. Wilfried ist für eine Haftstrafe. Ja, selbstverständlich. Was soll dieser Mensch schon machen? Soll er bestraft werden mit 20 Millionen? Da lacht er drüber. So, und das Plädoyer von Tom wäre, was wäre für dich eine angemessene Strafe? Wie gesagt, er sollte eine Bewährungsstrafe kriegen. Und ja, das ist, wie gesagt, ich kann da gar nicht jetzt groß irgendwie noch einen Spaß machen, soll irgendwie noch dem BVB noch ein bisschen Geld geben oder Schalke. Nein, das ist Quatsch. Nein, er soll einfach gut rauskommen mit einer Bewährungsstrafe. Ich befürchte ja leider, dass es langsam kriege ich schon Angst, muss ich sagen. Ich verstehe auch. Ich bin wirklich fassungslos, mit welcher Großzügigkeit ihr Fans so einem kriminellen Akt gegenübersteht. Aber du musst das nicht so ganz. Das ist so, wenn die Feministinnen mir was sagen, naja, das, was die Schwarzer gemacht ist ja auch nicht so schlimm. Ach so, aber wo du letztes Mal dran gehabt hast, das war ja eine Obernudel oder diese Medien, wo die immer anrufen, das ist ja Katastrophe, die sagen, du musst nach Schweden und da und da und da. Das sind ja alles Idioten. Aber wir Nein, weißt schon, also diese Medium-Freaks, die sind ja ein bisschen Sache für sich. Aber Tom, dass dieses Argument, dass die Lebensleistung das aufwiegen könnte, lass mich doch mal ausreden. Hast du genau bei Schwarzer auch, hörst du bei denen genauso? Ja, das mag sein, dass man das da genauso sagt in der Hinsicht, aber sie war ja viel frecher in der Hinsicht. Uli Hoeneß ist ja wirklich der ist geläutert, das muss man ja wirklich sagen. Ja, das der glaubst du. Da die Hosen runtergelassen. Weil ihm nichts anderes übrig blieb. Ja, aber Ali Schwarzer war frech noch. Ja, okay, das ziehen wir an einem Strick wahrscheinlich, Tom, die Frau anbelangt. Außerdem will ich ja mit dir sowieso keinen, du bist ja, wie gesagt, bist ja in Ordnung. Ich kritisiere manchmal ja auch irgendwas, weil du manchmal zu radikal bist, aber du machst deine Show gut und super und endlich bin ich durchgekommen. So, und ich bin zufrieden. Und ich freue mich, dass ich zwei so unterschiedliche Meinungen hatte, nämlich von Tom und von Wilfried, und das belebt die Sendung. Ich danke euch sehr herzlich und wünsche beiden alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss, ihr beiden. Und jetzt warte, eine Autogrammkarte will ich noch. Durch Uli Hoeneß auch noch unterschreiben lassen. Drauf. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, Tom. Alles Gute. Okay. Tschüss. Mach's gut. Tschüss, Wilfried. So, na, da haben wir hier was gehört. Zwei Leute auf einmal. So, Tina 23. Guten Morgen, Tina. Guten Morgen. Hallo, Tina. Hallo. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, ich habe eigentlich zwei Themen. Einmal meine Essstörung und dann mein Nebenjob. Mhm. Ja, also ich habe schon ganz, ganz lange eine Essstörung, war auch sehr lange in Behandlungen, in Kliniken und so. Mhm. Hat nicht wirklich irgendwie was gebracht. Wie lange hast du die Essstörung schon? 7, 6 Jahre so. Und was für eine Essstörung ist das? Zwischen Bulimie und Magersucht und Sportbulimie. Und was ist dein Nebenjob? Ja, also irgendwann hat es halt mit dem Job so nicht mehr geklappt, weil ich ja so oft krank war und so. Und irgendwann kriegt man ja nur noch Krankengeld. Und also mit deinem Hauptjob hat es nicht so geklappt? Genau. Was ist, wenn ich fragen darf, ist es der Hauptjob? Ach so, ich habe einfach im Büro gearbeitet. Im Büro, okay. Genau, das war meine Büroarbeit. Und dein Nebenjob? Genau, und ja, jetzt zu meinem Nebenjob. Irgendwann konnte ich meine Wohnung kaum mehr bezahlen, weil ich ja nur noch dieses Krankengeld bekommen habe. Ziemlich wenig. Und dann habe ich angefangen, als Escort-Mädchen zu arbeiten. Mhm. Und bin dann da irgendwie reingerutscht und jetzt komme ich halt nur noch schwer wieder raus. Escort-Mädchen ist so ein bisschen die vornehme Formulierung für Hure, ne? Genau. Für Hure. Du arbeitest als Hure. Ja. Wo und wie arbeitest du als Hure? In einem Club? Nee, nicht in einem Club. Ich mache das sehr privat eigentlich. Ich habe da zwar einige, die da auf mich aufpassen, aber eigentlich sehr privat im Internet, da kann man mich anschreiben und ich habe auch eine Telefonnummer dort und dann kann man mich auch anrufen, wenn sie mich buchen wollen. Ja, und durch diesen Job habe ich halt ziemlich Neigungen bekommen im Sadomaso-Bereich und allem, also ist richtig krass schon. Du hast Neigungen bekommen? Ja, durch diesen Job. Durch diesen Job hast du selbst Neigungen SM-mäßig bekommen? Ja. Wirklich oder bedienst du nur diese Neigungen anderer Menschen? Nee, wirklich. Es wird immer krasser bei mir. Welche Neigungen sind das zum Beispiel? Ja, so Vergewaltigungsszenarien und sowas. Die du selbst erwünschst, das möchtest du, dass das so gemacht wird? Ja, also die Kunden wünschen das natürlich auch, aber ich... Du machst das dann auch gerne mit? Genau, ja. Also Vergewaltigungsspiele, das ist schon heftig. Was mhm. noch? Was noch? Ja, so gefesselt werden oder... Geschlagen werden? Ja, geschlagen werden, auch ins Gesicht und richtig verklappt werden auch, ja. Wie sehr bist du denn in deinem Nebenjob im Einsatz? Also zeitlich, wie viele Stunden am Tag? Ach so, ja, mindestens eine Stunde. Mhm. Am besten die ganze Nacht oder den ganzen Tag halt. So, eine ganz, ganz grundsätzliche Frage. Wie fühlst du dich bei und mit diesem Nebenjob? Ja, das ist ja die Frage. Ja, ich hatte irgendwie schon immer so ein sexuelles Problem und ich glaube nicht, also irgendwie fühle ich mich nicht ganz so gut. Mhm. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass ich jemals wieder eine richtige Beziehung eingehen könnte, weil ich einfach diesen Sex gar nicht mehr mit Gefühlen verbinden kann. Ja. Und es liegt ja vielleicht auch gar nicht so fern zu sagen, dass der Nebenjob eine Verbindung oder eine in einer Verbindung steht mit der Essstörung. Ja, auf jeden Fall. Dann fühle ich mich auch besser, weil die Männer, die sagen mir ja auch, ich sehe gut aus und so, mhm. und das brauche ich ja auch. Und die Essstörung ist ungefähr, sie läuft 7 Jahre schon, das ist eine lange Zeit. Und so exakt, wie lange machst du diesen Nebenjob schon? Dann muss ich, ja, so ein halbes Jahr. Ach so, länger noch nicht? Nee, länger noch nicht, aber davor habe ich auch ziemlich rumgehurt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber privat? Genau, privat. Mhm. Bist du wegen der Essstörung in eine Behandlung? Zurzeit nicht mehr, ich war aber ganz lange im Krankenhaus, über ein Jahr. Über ein Jahr warst du im Krankenhaus? Mhm. Wegen der Essstörung? Ja. Und du bist zurückgekommen und es ging wieder los? Genau. Also jetzt nicht direkt. Mhm. Und es ist auch nicht mehr so schlimm wie früher. Also früher war es echt extrem. Ich habe ganz, ganz viel Sport gemacht, dann abends Fressanfälle bekommen, habe nur noch gekotzt oder dann eine Woche lang gehungert und mein Leben bestand irgendwie nur noch aus Essen, Sport, Kotzen und Hungern. Wie viel wiegst du zurzeit? Zurzeit habe ich eigentlich ein normales Gewicht. Ich glaube so 55 Kilo, ja. Kommt hin. Und wie oft passiert es, dass du zum Beispiel erbrichst? Ja, es kommt immer drauf an, auf meine Laune, wie es gerade ist, wie es gerade läuft. Und ich kann das jetzt schon sehr gut sensibilisieren. Ja, also es kommt, also in der Woche würde ich jetzt sagen, jetzt 6 Mal und das ist gut. Vorher waren es 8 Mal am Tag. 8 Mal am Tag ist schon sehr, sehr heftig. Sehr heftig. Ja. Ich habe das nicht so richtig gerade verstanden. Gehst du denn im Moment deinem Hauptjob auch wieder nach? Zusätzlich? Ja, ich bin auch wieder so beruflich unterwegs. Ich mache beides. Also Büro und Hurerei. Genau. Büro, Hurerei und Kotzen. Ja. Mal krass ausgedrückt. Genau, so sieht's aus. Zudem eine unglückliche Seele. Ja. Keinen Freund, keine Liebe? Nee, schon ganz lange nicht mehr. Wann hattest du denn deine letzte Beziehung? Ja, derjenige hat vor dem Klinikaufenthalt über Schluss gemacht. Ich habe nicht verstanden. Also ich hatte vor einem Jahr quasi einen Freund. Und bevor ich ins Krankenhaus gegangen bin, hat er mit mir Schluss gemacht. Ach so. Wie lange, also warst, mich dann, wie lange warst du? Also es war auch nicht lange, ein halbes Jahr. Achso, war keine enge, besonders enge Bindung. No, es ging. Wie bist du denn sonst so eingebettet? Gibt es Freunde? Gibt es Familie um dich herum? Ja, beide. Doch, eigentlich schon. Gute Sozialkontakte auch. Ja. Ich will dir offen sagen, Tine, dass ich mir Sorgen um dich mache. Du hast eine sehr, sehr heftige Essstörung schon hinter dir und du hast sie immer noch. Im Moment ist sie nicht so stark, wie du sie mal hattest, wie du es gerade beschrieben hast, aber du hast sie. Du bist in den Händen und den Fängen dieser Essstörung. Ja. Du treibst in eine Sexualität rein, die dir selbst nicht vielleicht so ganz geheuer ist, wie du es mir gerade gesagt hast. Du sagst, dass du vorher schon rumgehurt hast und auch schon sehr ausschweifend warst. Und dann sagst du mir auch noch, dass du vielleicht irgendwann Sexualität gar nicht mehr verbinden kannst mit Zuneigung, mit Zärtlichkeit und Liebe, sondern nur noch in dieser Form, wie du sie gerade lebst. Das finde ich alles, das sind alles Warnsignale, dass du was verändern musst. Nicht, dass wir uns in ein paar Jahren nochmal unterhalten und du bist wirklich komplett am Ende. Ja, das möchte ich auf keinen Fall. Ich finde, du bist jetzt schon, das ist schon grenzwertig, wo du dich gerade aufhältst. Ja. Und wie stark, bist du noch da? Hallo? Tina? Ich habe so gehört, dass die Leitung irgendwie weg. Hallo, Tina? Leitung ist weg. Dann bitte ich mal meine Psychologin, die Christina, zu versuchen, die Tina anzurufen. Mit der Bitte, ihr eine gute Beratung zu geben. Ich hoffe sehr, dass Tina diese Beratung annimmt und sich wegorientiert von dem Leben, das sie jetzt führt. Weil ich glaube, nicht aus moralischen Gründen, sondern weil ich glaube, dass ihr das nicht gut tut und dass sie sich immer weiter reinreitet in ein sehr schlechtes und für sie wirklich nicht gutes Leben. Also Christina, ich bitte Christina anzurufen. So, also ich bitte Christina, Tina anzurufen. Hier ist Musa. Musa ist 34. Genau. Ich höre dich. Schönen guten Abend. Das ist sehr schön. Musa, um was geht's bei dir? So, also ich komme aus ehemaligen Jugoslawien, Kosovo. Ja. Und die Behörde will mich jetzt abschieben. Und wer will dich abschieben? Die Ausländerbehörde hier in Meschede. Ah ja. Ich bin mit 12 Lebensjahr in Deutschland gekommen. Und jetzt habe ich 4 Kinder. Ich bin nämlich 34 Jahre alt. Und die haben mir letzte Woche 24. einen Brief geschickt. Ich war da, habe ich mit den Leiter des Ausländerbehörde hier gesprochen, der hat mir gesagt, wenn ich jetzt nicht unterschreiben sollte, damit ich freiwillig abgeschoben werde, dann werden die mich ab 1.4. jede Zeit in der Nacht morgens abholen, ohne dass die, ich Bescheid weiß, von der Schlaf mich wegnehmen und abschieben. Das heißt, in einem Land, wo ich da geboren bin, natürlich, aber wo ich nichts weiß von diesem Land, nicht mal eine Straße und kein Haus habe und niemanden da kenne. Ich vermute mal, dass das gesetzlich auf soliden Beinen steht, dass das Amt sich so verhalten kann, weil die Gesetzeslage so ist. Aber es natürlich für dich furchtbar ist, weil du subjektiv alles ganz anders empfindest. Ja, gesetzlich würde ich das nicht nennen. Weil bei 4 Kindern, alle, die hier geboren sind und hier erwachsen sind, ich habe jetzt den ältesten Sohn, 14 Jahre ist er, der geht hier zur Schule und der zweite und die zwei anderen in Kindergarten und die sind alle super gut in der Schule. Musa, eine kleine Bitte, kannst du den Telefonhörer ein bisschen weiter vom Mund weghalten? Es blubbt immer so und macht dich etwas schwer zu verstehen. Okay. Und die sind sehr gut in der Schule. Ja. Hast du denn in den Jahren versucht, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen? Ich habe versucht, aber immer wieder haben die mich weggetreten, sage ich so mal. die haben mich immer wieder gesagt, nein, du hast keine Chance, du musst zurück nach deinem Heimatland, du musst freiwillig unterschreiben oder wir schieben dich ab. Seit 97 sagen die mir das. Ja. Und ich bin 22 Jahre hier. Ist deine Frau Deutsche? Nee, die ist auch eine kosovarische Frau. Die habe ich hier kennengelernt und wir sind seit 99 zusammen. Wenn deine Frau Deutsche wäre, wäre es ja auch einfacher. Insofern. Ja, aber ist halt so passiert, dass ich jetzt eine kosovarische Frau habe. Ja, natürlich. Völlig in Ordnung. Ja. Und ich bin 22 Jahre immer, alle drei Monate habe ich eine Verlängerung bekommen von der offenen Bürger. Und ich dürfte nicht eine Arbeitserlaubnis bekommen, damit ich eine Arbeitsstelle selber arbeiten kann. Bis vor ein Jahr jetzt haben sie mir gegeben, eine drei Monate Arbeitserlaubnis. Sobald ich eine Firma gehe, eine Arbeitsstelle suche, lehnen sie mir das ab und sagen, wir können dich nicht erstellen mit drei Monaten Arbeitsaufenthalt. Welche Forderungen gibt es denn von Seiten der Behörden? Was müsstest du erfüllen, damit die sagen, okay, sie können mit ihrer Familie hier bleiben? Eine Arbeitsstelle würde mir viel helfen. Aber das wird mir auch nicht passieren, glaube ich nicht. Weil hier, wo ich herkomme, in Meschede ist das, ein Teil von Meschede ist eine Ecke hier. Sobald ich habe jetzt letztes Jahr eine Arbeitsstelle in Reda-Wiederbrück gefunden, da hatte mir der Chef zwei Jahre Arbeitsvertrag gemacht. Und ich habe ja nur Nachtschicht gehabt, weil ich musste dann mit dem Zug fahren, von hier nach Dortmund und dann umsteigen, wieder einen Zug nehmen. Ja. Das hat zweieinhalb Stunden mit dem Zug gedauert. Ich habe Monatskarte 253 Euro bezahlt, damit ich selber mein Geld verdiene. Und dann, es ging dann nicht, weil ich das Kraft nicht hatte. Ich bin um 10:30 morgens zu Hause gekommen. Von Arbeit nachschickt. Achso, verstehe. Das war dann zu anstrengend für dich und du hast es dann aufgegeben. Ja, weil die Behörde hier habe ich gefragt, ob ich da umziehen kann, haben die mir nicht erlaubt. Die haben gesagt, sieh zu, wie du da hinkommst, aber du darfst nicht umziehen. Ich verstehe. Musa, es gibt jetzt Kinder und es gibt die Frau. Die ganze Familie soll jetzt zurückgehen. Meinetwegen, ja. Die ganze Familie, die Kinder auch. Die Kinder sind ja im Prinzip Deutsche, im Prinzip irgendwie, weil sie hier geboren sind und nichts anderes kennen. Ja, genau so. Wie ist es denn, du sagst, du hast schon gar keine Beziehung mehr zu deiner ehemaligen Heimat, weil das so lange her ist. Ich war gar nicht da. Ich war gar nicht da hinten. Ich bin mit 12 Jahren hier gekommen. Ich kenne da gar nichts. Ich durfte nicht von Meschede 40 Kilometer weggehen. Ja, also du warst zwölf Jahre alt, das heißt, du hast das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was ist deine Heimat, was sagst du? Ich sag Deutschland. Ja. Ganz ehrlich, Deutschland. Ja, und dann ist es. Ich habe zum Regie auch gesagt, lieber würde ich mich hier von Deutschen hier erschießen lassen, als die mich da unten abschieben. Hast du denn, nun gibt es ja für diese Fälle überall in Deutschland recht gute Anwälte, die den Leuten helfen. Hast du jemanden an deiner Seite, der sich da auch sehr gut auskennt mit den ganzen Rechtsfragen? Ich habe jetzt einen Anwalt letzte Tage bekommen, einen Anwalten. Die hat mir gesagt, sie wird drum kümmern, aber noch keine Antwort habe ich von ihr, weil sie muss die Akten von der Behörde bekommen. Und sobald die Akten da sind, dann kann sie mir mehr sagen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hierhin gelandet bin hier live und wünsche mir von anderen Leuten und von euch hier persönlich auch, mir jemand irgendwie zu helfen und sagt, hallo, das geht nicht. Ja, Musa. Deshalb, wir werden uns erstmal schlau machen, und ich bin sicher, wir werden was finden für dich, dass wir dir jemanden in die Hand geben, der dich da gezielt und noch besser berät und vor allen Dingen schnell berät, denn es tut ja auch, die Zeit tut ja Not, es muss ja schnell alles passieren. Ja. Ich kann es dir natürlich nicht versprechen, aber wir werden unser Bestes tun, dich mit sehr guten Ratschlägen zu versorgen, in der Hoffnung, dass man dir helfen kann. Ich finde, das ist ein tolles Statement, wenn du sagst, meine Heimat ist Deutschland. Ich bin so lange hier, meine Kinder sind hier geboren. Auf jeden Fall. Ich möchte hier arbeiten, ich möchte hier leben und ich möchte hier auch alt werden. Dann finde ich schon, dass man da auch wirklich jetzt mal sich ransetzen sollte und jemandem wie dir eine Chance geben sollte. Ich würde alles umsonst arbeiten. Ich war auf Kurierzeitung hier in unserer Stadt drauf, war ich. Vor 2 Jahren hatte ich so ein kleines Problem gehabt, auch mit der Arbeitsstelle. Habe ich mich da in der Kurierzeitung mich geschrieben lassen, ob ich hier arbeiten kann, Entschuldigung für diesen Ausdruck, dass ich Toiletten putzen kann, nur dass ich selber mein Geld verdiene. Egal, ob es 2 Euro Stunde ist oder von meinetwegen 10 Euro die Tage, ein Tag. So, und dieses Engagement muss man eigentlich anerkennen, finde ich. Und da sage ich nicht nur, dass ich jetzt die Leute mitkriegen, das würde ich auch machen. Ganz ehrlich, würde ich machen. Nur, ich will nicht in meinem Heimatland, also nicht meine, irgend von wem, kenne da niemanden. Mein Vater ist hier 2002 gestorben, der ist hier beerdigt. Wir haben den nicht nach Heimatland transportiert, da begraben zu lassen. Wir haben den hier beerdigt. Hier ist er gestorben. Ja. Meine Mutter lebt hier, meine ganze Familie lebt hier, auch mit dem deutschen Pass. Und ich als Einzelperson mit meinen 4 Kindern, die hier alle geboren sind, die können kein einziges Wort Albanisch, nur Deutsch. Und dann sollen die da abgeschoben. Glauben Sie mir? Also Musa, du musst mich nicht überzeugen. Ich bin schon komplett überzeugt und auf deiner Seite und hoffe wirklich sehr, dass da jetzt was in die Gänge kommt. Wir machen uns jetzt schlau. Wir rufen dich gleich nochmal an. Super. Und sofern noch weitere Informationen bei uns eintrudeln per Mail, vielleicht werden wir dich auch so schnell wie möglich informieren. Perfekt. Ich drücke die Daumen und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön. Schönen Nacht noch. Tschüss, Musa. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 1:42 Uhr haben wir. Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema, das ist mir peinlich. Was ist euch an euch peinlich und was ist euch peinlich an anderen Leuten? Zum Beispiel schämt ihr euch für euren Körper, eure Vergangenheit, vielleicht für bestimmte Taten, die ihr zu verantworten habt, vielleicht auch für euren Job. Und andersrum gefragt, sind euch Menschen in eurer näheren Umgebung peinlich? Vielleicht eure Frau, euer Mann, euer Freund, eure Freundin, vielleicht auch eure Eltern oder eure Kinder. Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, über peinliche Sachen, euch betreffend oder andere Leute betreffend, dann mailt uns domian@wdr.de oder ruft Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung an. Das ist mir peinlich, Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute weiter mit der Freien. Themennacht und jetzt bin ich verbunden mit Bekir. Hallo? Hallo, hallo Domian. Ja, wie heißt du genau? Bekir. Bekir, okay. Wie alt bist du? Genau, 27. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ja, bei mir geht es darum, dass ich in der Nähe von meiner Wohnung ein verlassenes Krankenhaus habe, das ich durch Zufall entdeckt habe. Und es hat mich interessiert und ich bin da mit einer Begleitung hingegangen eines Nachts, um mir das mal aus der Nähe anzuschauen. Und ja, wir haben dann geprüft, ob irgendwo eine Tür auf ist und wir hatten da auch Glück, eine war auf und wir sind dann reingegangen. Und haben uns erstmal umgesehen, ob da jemand ist und was da drin alles so ist. Das war in der Nacht? Genau, in der Nacht. Das war so 2:30. Verlassene Krankenhäuser scheinen ja eine Faszination auf Menschen auszuüben. Auf jeden Fall. Also gerade das Gebäude. Ja. Erzähl mal weiter, wie es dann. Ja, und in der Nacht sind wir dann durch das Krankenhaus gegangen, teilweise. Und ich habe dann auch begonnen zu filmen mit dem Handy, weil es halt wirklich sehr, sehr interessant war und alles recht düster gewirkt hat. Und diese Handyvideos habe ich dann einen Tag später ausgewertet. Und da ist mir dann etwas Mysteriöses aufgefallen. Und zwar in einem Raum. Ja. Ihr seid durch die Räume, durch die Gänge gegangen und du hast das gefilmt. Ja. Und dann ist dir etwas aufgefallen in einem Raum. Also zu dem Zeitpunkt nicht. Es ist mir erst aufgefallen, als ich zu Hause die Videos ausgewertet habe. Ja, so habe ich es verstanden, ja, okay. Genau, und es war dann auf einmal eine Stimme zu hören, die nicht von mir war und auch nicht von meiner Begleitung. Und diese Stimme war in einem Flüsterton und hat meiner Meinung nach gesagt, sowas wie ganz, ganz brav. Ganz, ganz brav? Genau, genau. Ich höre gerade von meiner Regie, dass wir diesen Mitschnitt haben. Ja. Den hast du uns zur Verfügung gestellt? Genau, genau. Können wir diesen Mitschnitt, frage ich meine Regie, mal eingespielt haben? Ja. Ich habe nichts gehört. Ja, das Problem ist halt relativ leise. Und aber was soll die Stimme gesagt haben? Ganz, ganz brav. Ganz, ganz brav. Genau. Ich frage meine Regie, können wir es nochmal hören? Dann konzentrieren wir uns mal drauf. Okay, ich hab's gehört. Ja. Man kann es wirklich, wenn man genau hinhört, einmal habe ich es gehört. Genau, also man muss wirklich genau hinhören. Wenn man ein Headset auf hat, dann hört man es natürlich genauer, als wenn es über normale Boxen oder über den Fernseher kommt. Aber das hört sich, du warst mit einer Begleitung da, ne? Mit einer Person. Genau. So. Und die war weiblich. Die war weiblich. Vielleicht genau. Hat die im Hintergrund ganz, ganz brav gesagt. Nee, so? Also sie war nicht im selben Raum, sondern sie stand im Flur, weil sie sehr ängstlich war. Und die Stimme passt überhaupt nicht zu ihr. Also sie hat eine wirklich sehr, sehr helle Stimme. Na gut, aber wenn du flüsterst, hat ja jeder eine Flüsterstimme. Ja, also insgesamt haben wir da ja ungefähr 20 Minuten verweilt in dem Krankenhaus und aufgenommen haben wir über 10 Minuten. Und im Vorfeld habe ich mich mit dir auch manchmal unterhalten, habe gesagt, geht's dir gut und so, weil ich gemerkt habe, dass sie relativ ängstlich ist. Aber man hat dann das verglichen, was im Vorfeld gesagt wurde und was hinterher gesagt wurde. Nun ist das ja bei technischen Geräten immer so eine Sache. Vielleicht hat sich da irgendwas vermischt, was da noch irgendwie drauf war auf dem Handy oder was das Handy sonst noch aufgefangen hat in der Luft. Irgendwie sowas kann ja auch sein. Kann natürlich sein, ich möchte auch nicht unbedingt darauf festlegen, dass es irgendwie was Paranormales oder so war. Ich suche selber Erklärungen dafür. Ich habe im Internet in vielen Foren danach gefragt und die können sich da auch keinen Reim drauf machen. Es ist auch so merkwürdig, wenn es was Paranormales sein sollte, ist dieser Satz so komisch, ne? Ganz, ganz brav. Ist ja eher ein bisschen albern. Naja, die Station, in der wir gefilmt haben, das war eine Kinderstation. Ach so. Oh, das wird da, ja immer mysteriöser. Klar, genau, und da wird das halt eher passen, so nach meiner... Das wird es passen, dass man früher da ganz, ganz brav schon mal gesagt hat zu den Kindern. Genau. Ja, also mein Problem ist jetzt auch eher so, dass ich mich von diesem Gebäude jetzt angezogen fühle, weil es hat so eine eigenartige Ausstrahlung, sehr interessant, sehr mysteriös. Ich meine, wenn du keine Angst hast, es könnte ja auch sein, dass man dann Angst hat nach sowas. Wenn du keine Angst hast, dann geh da noch ein paar Mal hin und mach Aufnahmen und hör mal durch, ob da irgendwie nochmal was wahrzunehmen ist. Und stell hundertprozentig sicher, dass wirklich niemand etwas flüstert oder irgendetwas sagt um dich herum. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist jetzt, dass wir glauben, dass wir aufgefallen sind, als wir die eine Nacht da drin waren, weil wir waren dann natürlich nochmal da und da haben wir Polizeipräsenz festgestellt. Ach so. Die patrouillieren da auf jeden Fall. Man darf da gar nicht reingehen wahrscheinlich. Nein, nein, also das Klinikum gehört jetzt offiziell der Stadt, die haben das übernommen. Und Da sind wir unbefugt reingegangen, auf jeden Fall. Okay, dann nehme ich meinen Tipp wieder sofort zurück. Das ist, heißt, der Domi hat ja gesagt, ich kann da reingehen. Nee, dann lassen wir die Finger davon. Ach Gott, ja. Das Problem ist wirklich, ich fühle mich von diesem Gebäude angezogen. Ich muss da bestimmt pro Woche, bin ich mindestens 3-4 Mal da. Wenn ich beschäftige mich auch sehr mit diesem Gebäude. Und wenn ich mich mal im Bett lege und vornehme, früher zu schlafen, dann muss ich daran denken. Und das lässt mir manchmal keine Ruhe, dass ich dann extra nochmal aufstehen muss, um dahin zu gehen, um mich umzusehen. Ist dieses besondere Interesse erst erwacht durch diese Aufnahme? Auf jeden Fall. Naja. Weil da hat man so, sag ich mal, Blut geleckt und das ist sehr interessant. Dann das Problem ist natürlich nur, dass ich da meine weiße Weste riskiere, weil ich bin bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Nee, du darfst ja jetzt nicht illegal rein. Mach doch mal einen Versuch. Mach doch mal eine offizielle Anfrage bei der Stadt, dass du dich für paranormale Dinge interessierst und du bittest um eine Genehmigung, dass du mal nachts 3-4 Stunden da filmen kannst. Man kann es doch mal probieren. Vielleicht triffst du auf einen netten Beamten und der sagt, naja, okay, der Junge kann da mal reingehen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja. Das stimmt. Das heißt, wie ich das so aus dir heraushöre, du bist eigentlich ein bisschen skeptisch solchen Dingen gegenüber eingestellt, hältst sie aber für möglich. Genau, also ich habe mich da nicht festgelegt. Ich sage nicht, es gibt nicht sowas wie Geister oder was Paranormales, aber ich sage auch nicht, dass es anders ist. Sondern ich bin da neutral. Ich bin da auch nicht mit dem Grundsatz hingekommen, da irgendwie was Paranormales zu entdecken oder festzuhalten, sondern mich hat da einfach dieses Gebäude, das ist, soweit ich weiß, aus den 50er, 60er Jahren. Ja, wobei man geht ja schon in der Nacht in so ein Gebäude, schon mit so einer Lust am Thrill, ne, irgendwie. Natürlich, das spielt auch dabei. Ja, irgendwo schon. Auf jeden Fall. Oder du musst deine Studien jetzt auf einen anderen Ort lenken, vielleicht einen verlassenen Friedhof, wo man nachts hin darf. Es gibt ja Friedhöfe, da darf man nachts. Ja, das Interessante ist ja, direkt neben der Klinik ist ein Friedhof. Mhm. Also die Patienten damals, das fand ich auch ziemlich makaber, die hatten einen direkten Ausblick von ihrem Zimmer aus. Oh je. Auf dem Friedhof. Okay, das ist natürlich sehr, sehr gesundheitsfördernd, wenn man dann rausguckt auf den Friedhof. Ja. Da liegen dann wahrscheinlich auch Kinder, wenn das auch eine Kinderstation hatte. Wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall. Ja. Ja, mein Lieber, ich kann dir nicht weiterhelfen. Stell mal einen Antrag bei deiner Stadt. Vielleicht darfst du das. Und wenn du was Neues rausbekommst, meldest du dich nochmal bei uns. Wir sind sehr interessiert. Auf jeden Fall, gerne. Ja, alles Gute und gutes Gelingen. Danke, gleichfalls. Tschüss, ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit dem Matthias. Matthias ist 36. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. Matthias, um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem und zwar läuft meine Freundin immer weg. Und zwar zu einem Mensch, den sie eigentlich gar nicht liebt. Sie läuft immer weg zu einem Mensch, den sie gar nicht liebt. Wie lange ist deine Freundin schon deine Freundin? Seit 3 Jahren. Und was heißt weglaufen? Also mal eben so kurz die Geschichte. Wir sind vor 2 Jahren zusammengezogen und kennt diesen Mann also länger als ich. Mhm. Und wo wir zusammengezogen sind, ist sie dann zuerst mal nicht so ganz gekommen, weil sie in eine andere Stadt gezogen ist, also in meine Stadt hier. Und ja, wir haben uns dann schön eingerichtet, war alles toll. Und dann ist sie also abgehauen wieder zu diesem anderen Mann, ne? Und hat es aber nicht lange ausgehalten. Die war, glaube ich, nur eine Woche da oder so. Dann kam die zurück. Hatten die denn früher mal eine richtige Beziehung? Nein. Aber es ist eine Affäre. Sex hat schon auch eine Rolle gespielt. Gehe ich von aus. Ich weiß jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, aber ich gehe davon aus, ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall kam sie zurück und war also auch sehr froh, wieder hier bei mir zu sein und so. Und dann waren wir also unterwegs, wir sind also eine Runde spazieren gefahren, dass man ein bisschen runterkommt von dieser ganzen Situation. Und sind dann also mit dem Auto wieder nach Hause gekommen. Mhm. Und dann habe ich den Motor ausgemacht und dann stand dieser Typ auf einmal hinter unserem Auto. Ne? Wer stand hinter eurem Auto? Der Typ dann. Ach so. Genau. Ja, also der hat uns dann aufgelauert quasi. Und der hat vorher auch schon meine Freundin immer gestalkt. Also er ist auf der Arbeit vorbeigefahren, hat ihr Blumen geschickt. Also ganz verrückt, ne? Und dann habe ich den Rückwärtsgang nachher reingebracht und der stand also so nah bei mir am Auto, dass die Piepanlage also angegangen ist. Und meine Freundin direkt schon gesagt hat, ich sollte losfahren, so nach dem Motto, gib Gas, bloß weg hier. Das konnte ich aber nicht. Ach so, du sollst aber nicht auf den drauffahren, das meinte sie nicht. Ja, doch, also nach dem Motto, fahr den um. Also, ach doch, ne, das die hatte richtig, ja, die hatte richtig Angst. Also das Problem ist von meiner Freundin, dass auch eine sehr blöde Vergangenheit ist. Also sie hat keine Eltern mehr, die sind sehr früh gestorben, hat also nicht so die Liebe bekommen und so. Und dadurch ist das ganze Leben von ihr sehr chaotisch. Moment, wie alt ist die Freundin? Meine Freundin ist, die wird jetzt 24. 24. Nun sagst du, dass sie auch freiwillig immer wieder zu diesem Mann hingeht. Ja. Dann ist das ja nicht ein Stalk-Opfer-Verhältnis. Sie geht ja freiwillig dahin. Ja, das ist irgendwie die Sache, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe. Also warum sie das eigentlich macht, ne? Hast du also, sie denn mal, warum fragst du sie nicht klar, was ist das für ein Kontakt? Was passiert da, wenn du da hingehst? Das fragt man doch. Ja, das kann sie nicht erläutern. Sie ekelt sich vor ihnen, sagt sie, wenn ich den schon rieche und also es ist ganz komisch. Wie gesagt, ich stehe ja mit diesem Typen ja jetzt auch vor Gericht, ne? Weil der ist mir danach ja noch aufs Auto drauf gesprungen und wollte mich dann anzeigen, weil ich ihn überfahren wollte und also was. Also das zieht sich ja jetzt schon über 2 Jahre hin. Und du stehst jetzt mit diesem Mann vor Gericht. Ja. Und deine Freundin geht nach wie vor freiwillig zu dem hin. Ja, also sag mal so im Abstand von einem halben Jahr oder sowas. Ne? Wie lange bleibt sie dann da? Das Längste, was jetzt mal war, waren 6 Wochen. 6 Wochen? Was passiert in diesen 6 Wochen, wenn sie dann bei diesem Mann ist? Da? Ja, keine Ahnung, die geht durch die Hölle so irgendwie, ne? Also was heißt durch die Hölle, aber... Also ich würde ja, mal... Das ist das Leben, was ich ihr hier geben kann, ne? Also wir haben einen Traum eben hier, ne? Wir haben, also uns geht's richtig gut und sie geht zu dem Menschen hin, wo es ihr nicht gut geht, ne? Der ist also ist 46, 47 und ich denke vielleicht sieht sie ihn als einen Vater oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall das Riesenproblem war nach der letzten Nummer, dass sie schwanger war und gesagt hat, um Gottes Willen, dass also von dem auch kein Kind, das treibe ich ab. So, damit ist ja schon mal bewiesen, dass die Sex miteinander haben. Ja. Das hört sich aber sehr pathologisch an, was du da erzählst. Das heißt, deine Freundin müsste eigentlich so schnell wie möglich zunächst mal zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater. Einmal alles scharf, das ist es ja. Na, da muss doch eine Erklärung kommen, was da los ist, warum die das macht. Das muss man doch verstehen können. Ja, ich weiß, also ich habe also heute, ich bin einer, mit mir kann man sehr gut reden. Ich raste auch nicht aus und nix, also ne. Und ich habe also heute Morgen also ein sehr, sehr schönes und normales Gespräch gehabt und wo sie mir gesagt hat, also die findet das ganz toll, dass ich das alles mitmache und dass sie das auch alles schuld ist und sie möchte auf jeden Fall so schnell wie möglich jetzt wiederkommen. Ich verstehe nur nicht, oder ich weiß auch nicht, was ich machen soll, weil jeder normale Menschenverstand sagt, sag mal, du hast sie nicht mehr alle, was machst du da, ne? Sie ist jetzt im Moment auch bei dem. Ja. Und sie hat. Sie war schwanger und hat abgetrieben dann. Ja. Weil sie sagte, also wenn sie ein Kind bekommt, dann nur von mir. Und sie möchte mich, wenn auch heiraten und. Also Matthias, ich würde das nur, dieses ganze Theater nur unter der Bedingung weiter mitmachen, wenn sie dann nochmal einen neuen Anlauf nimmt und zu einer guten psychotherapeutischen oder psychiatrischen Behandlung geht. Um dann dir zu erklären, was mit ihr los ist und warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert. Irgendwas stimmt da nicht. Entweder belügt sie dich nach Strich und Faden oder sie ist in irgendwelchen Fängen, die vielleicht mit einer psychologisch-psychiatrischen Krankung zu tun haben können, ihrerseits. Ja, ich weiß also auch nicht, was ich machen soll. Also das ist wirklich... Ja, jetzt pass auf, jetzt ist unsere Sendung gleich vorbei. Aber wir werden dich gleich nochmal anrufen, denn... Das Gespräch ist ja noch nicht zu Ende. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich, okay? Alles klar, Matthias, vielen Dank. Bis gleich, sehr gerne. Tschüss. Danke, so. Tschüss. So, in der Technik heute Nacht Tim Dohntke und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne wie immer ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.